Auch in der 2 beginnt gleich eine kleine Spiel- und Sprechstunde. Auf in der 1 gibt es ab 21.10 Uhr bis 22 Uhr volkstümliche Melodien und auf in der 3 beginnt um 21.25 Uhr eine musikalische Soiree. Das ist die Aufnahme eines Konzerts der Fête Musicale in der Touraine 1977 mit Dietrich Fischer-Dieskau Bariton, Sviatoslav Richter Klavier und Sie hören Lieder von Franz Schubert, also dies um 21.25 Uhr auf NDR 3. Hier ist NDR 2 mit der kleinen Spiel- und Sprechstunde. Heute und an den zwei darauffolgenden Spielabenden am 2. März und am 6. April jeweils zur selben Zeit geht es um die Art zu sprechen. Zunächst aber darf ich hier im Hörspielstudio unsere mitspielwilligen Gäste begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Einen guten Abend auch Ihnen zu Hause an den Radioapparaten. Die bevorstehenden Spiel- und Sprechstunden, meine Damen und Herren, gehen auf einen Versuch zurück, den wir im letzten Jahr im Rahmen des Hamburger Hörspieltages unternommen hatten. In der öffentlichen Hörspielwerkstatt, ebenfalls live wie diese Sendung, sollten mit Hilfe von Sprechkundlern an der Universität Göttingen und des Publikums Persönlichkeitsmerkmale eines unbekannten Sprechers herausgefunden werden. Das lief damals unter dem Titel »Sprich, damit ich dich sehe«. In einer anschließenden Kritik dieses Mitspiels wurden uns Ansätze für ein verbessertes Modell deutlich. Die Göttinger Sprechkundler setzten sich in ihrer Freizeit zusammen und entwarfen eine 12-teilige Serie, mit der wir heute den Anfang machen wollen. Als Autoren der Sendung stelle ich Ihnen in alphabetischer Reihenfolge vor Agnes Galuschka, Klaus Pawlowski, Hans Riebensam und Herwig Steinmanns. Die Spielleitung hat Klaus Pawlowski übernommen. Hans Riebensam spielt dort im Hintergrund den Grummel. Auch die Vorspannmusik kommt aus Göttingen. Sie wird gespielt von der Gruppe Lilienthal. Und nun wünsche ich der Sendung einen guten Verlauf. Sollte etwas schief gehen, es ist eine Live-Sendung, üben Sie bitte Nachsicht. Es kann losgehen. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Guten Abend, liebe Studiogäste. Guten Abend, liebe Hörer. Ich danke Ihnen, dass Sie mitmachen wollen bei unseren Spielen mit Sprache. Besser müsste man eigentlich sagen mit Spreche, mit der Art zu sprechen. Wir haben 20 Studiogäste hier, nee, sogar mehr, 26 Studiogäste hier als Mitspieler. Und nachher werden auch Sie, liebe Zuhörer, zu Mitspielen eingeladen. Hey, Klaus. Ja, was bist du denn? Ich will auch mitmachen. Wer bist du denn? Ich bin Grummel. Ich bin der Kobold hier im Studio. Bei Live-Sendungen bin ich immer dabei, weil ich Überraschungen so gern mag. Du bist ein Kobold? Was machst du denn? Co-Pilot, Co-Autor, Kobold. Und du willst mitmachen? Wie soll denn das vor sich gehen? Ja, ganz einfach. Wenn mir was einfällt, sage ich was. Ja, okay. Mach halt mit. Liebe Hörer, wir haben ein Spielchen schon mit dem Titel gemacht. Sie erinnern sich. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Viermal der gleiche Fragesatz, jedes Mal eine andere Frage durch die Art des Sprechens. Und das ist auch der Ausgangspunkt unserer Sendereihe. Wir behaupten, aus der Art, wie jemand spricht, kann ich als Hörer erkennen, wie er etwas meint oder beurteilt, wie er sich fühlt, was er von mir will, wer oder was er ist, also seine gesellschaftliche Rolle zum Beispiel, wo er herkommt, auch... Klaus? Ja, Grummel? Der Ton macht die Musik, stimmt's? Ja, Grummel, richtig, der Ton macht die Musik. Und der Ton, der die Musik macht, Das ist unser Spielmaterial. Wir nennen das auch Sprechausdrucksmittel. Also Akzente oder Betonungen, Pausen, Sprechtempo, Stimmführung, Lautstärke. Ist das Wissenschaft, Klaus? Ja, ja, Grummel, ja, ja, man könnte das auch Wissenschaft nennen. Wir Sprecher, können den Ton verändern, bewusst oder unbewusst, und eben die entsprechende Musik machen. Unsere Instrumente sind die Stimme und die Artikulationsorgane. Mehr brauchen unsere Mitspieler hier im Studio eigentlich nicht, um mitzuspielen. Doch brauchen wir noch was, Klaus. Was denn? Gewaschene Ohren. Richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Ein feines Gehör natürlich auch für diese Art von Musik. Also Sensibilität, ein bisschen Beweglichkeit im Sprechausdruck, Fantasie und sehr, sehr viel Spielfreude. Ich freue mich schon. Spielfreude vor allen Dingen, meine Damen und Herren, denn Herr Hostnick sagte es schon, es ist eine Live-Sendung. Wir wissen nicht ganz genau, was passieren wird, aber das ist ja wohl gerade das, was Spaß macht. Es grummelt so schön im Bauch. Unsere erste Sendung steht unter dem Motto, wie meinst du das? Damit Sie besser verstehen, wie wir das meinen, haben wir ein ganz kleines Hörspielchen vorbereitet. Das trägt den Titel Herr Löffler wundert sich. Noch ahnt Herr Löffler nicht, dass dieser Tag nicht beginnen wird wie jeder andere. Löffler? Hier ist der telefonische Auftragsdienst. Guten Morgen, Herr Löffler. Es ist 7.45 Uhr. Wie meinen Sie das? Es ist 7.45 Uhr. Ja, aber was soll das? Es ist 7.45 Uhr. Ja, sicher. Natürlich, schon gut. Etwas merkwürdig war das schon. Aber Herr Löffler beginnt den Tag wie jeden anderen. NDR 2. Es ist 7.55 Uhr. Sie hören die plattdeutsche Morgenansprache? Was senden die denn für einen Quatsch? Müsste nach Auffassung der Gewerkschaft ÖTV den Gemeinden ein Pfennig zweckgebunden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zur Verfügung gestellt werden. In einem Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten vertreten der Gewerkschaftsvorsitzende Klunker und sein Stellvertreter Merkel. Langsam wird mir das zu viel. Herr Löffler ist nun doch etwas verwirrt. Dennoch, wie jeden Morgen geht er runter zum Bäcker, Brötchen holen. Moin. Guten Morgen, Herr Löffler. Was darf es sein? Wie meinen Sie das? Was ist denn bloß los heute? Zwei Brötchen, wie immer. Zwei Brötchen, natürlich. Ob Herrn Löffler das Frühstück wohl geschmeckt hat? Um 9.30 Uhr beginnt sein Dienst. Um 9 Uhr steht er auf dem Bahnhof. Achtung, eine Durchsage. Die S2 in Richtung Pinneberg fährt heute ausnahmsweise auf Gleis 4. Sagen Sie, wo fährt der Zug nach Pinneberg heute ab? Die S2 in Richtung Pinneberg fährt heute ausnahmsweise von Gleis 4. Mein Gott, sind denn heute alle verrückt geworden? Herr Löffler weiß nur eines. Mit diesem Tag hat es eine besondere Bewandtnis. Die Ereignisse beginnen bei ihm, ihre Spuren zu hinterlassen. Er betritt das Vorzimmer des Chefs. Morgen. Guten Morgen, Herr Löffler. Könnten Sie mich bitte für 11 Uhr beim Chef anmelden, Frau Ingelore. Ja, aber wie meinen Sie das, Herr Löffler? Und beim Chef? Guten Morgen, Herr Löffler. Na, was gibt's? Ich hatte Sie doch um eine Gehaltserhöhung gebeten. Aber wie meinen Sie das, Herr Löffler? Das haben Sie doch gehört. Ja, meine Damen und Herren, hier im Studio, Sie haben unser kleines Hörspiel gehört. Wie war das gemeint? Ja, da hinten ist schon mal einer. Ja, also es war unerwartet für Herrn Löffler, was gesagt wurde. Und normalerweise setzt man die Akzentuierung und Betonung ja so, dass irgendwas, was man meint, verdeutlicht wird. Und das ist da nicht passiert. Ja. Der Herr Löffler rumtopte fehlen oben hat und hat einen anderen Morgen noch nicht gut und zittert. Das müssen wir uns aber fast übersetzen. Der hatte einen Rührlöffel Rumtopf zu viel genascht und das am anderen Morgen hatte er ihn noch nicht verdaut gehabt. Das kann auch sein. Ja, da kann man eigentlich mal sehen, wie man Menschen verwirren kann, indem man eben durch falsche Betonung der Wörter da total Mist eigentlich herredet. Ne? Ja, ja. Ja, da es ja unter anderem, glaube ich, auch so um Stimmmodulation ging, mir ist also aufgefallen, was jetzt also auch nebensächlich ist, aber ich vermute, dass es der Manfred Steffen war, der jeweils diese unterschiedlichen Rollen sprach. Einmal jetzt, glaube ich, den Kommentator im Rundfunk, dann diesen Bäckermeister da, glaube ich, und dann irgendwie noch eine andere Rolle. Ja. Also ich glaube, das trägt auch zum Verlauf dieser Sendung oder zum Sinn dieser Sendung bei, also praktisch die Variationsmöglichkeiten einer Stimme. Ja, dass man mehr mit seiner Stimme machen kann. Ja, dass man eine Person in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Wir brauchen also gute Schauspieler für diese Sendung. Das müssen wir nicht haben hier in dem Studio, unter den Studiogästen sicher nicht, nein. Also ich glaube trotzdem, der Hauptanreiz dieses Hörspiels zu machen, war eigentlich dabei einfach zu zeigen, was man also machen kann was eigentlich normal klingt, zum Beispiel Nachrichten, die dann gesprochen wurden, wie so ein Gottesdienst und so. Das war irgendwie ziemlich gut gemacht. Ja. Was mich mal interessiert ist, wenn also so ein Gottesdienst oder eine Ansprache gemacht wird, dass es überhaupt vom NDR genehmigt wird, vom Programmdirektor, wie es also vorhin in dem Hörspiel war, wird also das Radio ausschalten. Warum? Naja, ich meine, das ist eine Einschlafe wieder hinterher. Also so es ist etwas, was, das sagtest du und das sagten Sie, was gegen Ihre Hörgewohnheiten verstößt. Ja. Ja. Denn wer also so spricht, das ist also für mich also kein Radio mehr, das ist eine Einschläferungsmusik. Ja, was ist Ihnen noch aufgefallen? Also der Rhythmus ist sehr mitentscheidend bei irgendeiner, ich möchte sagen, Formulierung oder Wiedergabe einer Sendung. Zum Beispiel in diesem Also eben das Spiel. Eben genannte, dieses verhaltene, langsame Wiederholen einer Morgenandacht oder einer Verkehrsdurchsage, die also eher zur, ich möchte sagen, Opposition beim Zuhörer hinführt, als hinzuhören. Wie kommt das, dass wir da Opposition haben? Doch nicht nur, weil wir Naja, nun sagen wir mal, dem Sprecher böse sind, sondern es hat doch wohl auch andere Gründe, ja? Im Moment hängt es auch mit dem Zeitpunkt zusammen. Es ist morgen, man möchte etwas, ich möchte sagen, frische beginnen und hier ist es also sehr... Ja, auch wieder die Hörgewohnheiten, ja, genau. Da hinten. Opposition entwickelt sich wohl auch dadurch, dass zum Beispiel der Sprecher der S-Bahn-Durchsage unheimlich schnell gerät, hat man Verstand überhaupt nicht. Und was erwarten Sie von einem Sprecher in der S-Bahn? Langsam und deutlich. Eben, wieder gegen die Hörgewohnheiten. Ja, oder als er bei dem Bäcker war und der ihn nun sehr höflich da ansprach, das war er gar nicht gewohnt. Die Art überhaupt. Können Sie sagen, wann das angemessen wäre, dass der so gesprochen hätte, der Bäcker? Wann wäre das angemessen gewesen? Also wenn er jetzt vielleicht 100 Brötchen geholt hätte. Nee, wenn er zum Apfelkuchen Beispiel. Verkauft. So. Bitte? Wenn er Apfelkuchen verkauft, Silvester und, zum Beispiel. Und auf der Straße steht, ja, vielleicht einen viel größeren Raum ja, vor sich hat. Möchte was loswerden. Eine große Menge zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn er einen großen Raum zu überbrücken hat und eine große Menge. Oder er weiß ganz genau, der Kunde hat heute Geburtstag. Soll ich ihn auch sagen? Vielleicht. Nee. Ja. Ein bisschen Honig um Bord schmieren. Ja. Ja. Irgendwie, da kann man doch dann sehen, dass es eine ziemliche Gesetzmäßigkeit der Betonung gibt. Dass, wenn es, das geht dann sofort gegen Strich, wenn einer jetzt irgendwie den Satz irgendwie total chaotisch meistert dann. Ja. Außerdem ist es auch irgendwie, man lernt sowas nicht in der Schule, sowas kann man vom Gefühl heraus und man fühlt, wenn einer das falsch macht. Ja. Bei dem war der Abstellknopf am Radio kaputt. Das glaube ich auch. Ja, meine Damen und Herren, was glaube ich rausgekommen ist, ist Folgendes. Das war ziemlich absurd, was hier lief. Was absurd war, das haben Sie gesagt. Wodurch das absurd war, das haben Sie auch gesagt, und es waren nämlich ganz kleine Merkmale. Nur einmal die Betonung anders, einmal wurde die Stimme anders geführt, zum Beispiel als die Nachrichtensprecherin sagte, hier ist NDR 2, Sie hören die plattdeutsche Morgenandacht, die stellte also eine Frage. Es waren also Abweichungen, die uns, wie Sie richtig sagten, gegen den Strich gehen, weil wir in diesen Situationen vielleicht etwas anderes gewöhnt sind. Wir haben offensichtlich so etwas wie ein Programm, auch was das Wie des Sprechens anbelangt. Und dieses Programm rastet bei uns ein, wenn wir etwas hören. Und wenn etwas gegen das Programm läuft, dann ist das für uns absurd. Ich glaube, das ist eigentlich schon die Quintessenz und das sollte auch rauskommen bei diesem Hörspiel. Wir wollten Ihnen zeigen, wie man durch ganz, ganz kleine Merkmale, eine Betonung nur auf der anderen Silbe, Sinn entstellen kann. Bedeutung entstellen kann. Bitte? Das gehört nicht dazu, ne? Wie meinst du das? Das kann man doch auch fragen. Das kann man da immer fragen. Das ist genau die richtige Frage. Und die wurde ja auch in dem Hörspiel des Öfteren gestellt. So, ich glaube, bevor wir zu unserem ersten kleinen Spiel kommen, können wir ein bisschen Musik vertragen. So, meine Damen und Herren, liebe Mitspieler, wir kommen nun zu unserem ersten kleinen Spiel. Es wird ein Experiment sein. Das Risiko ist groß. Wir wissen auch noch nicht, ob das rauskommt, was wir eigentlich rauskriegen wollen. Wir bitten um Ihre Mithilfe, liebe Studiogäste. Aber wie gesagt, Experimentalcharakter hat manches, im Gegensatz zu anderen etwas unpopulären Experimenten hat dieses keine negativen Folgen. Ich brauche 3 Mitspieler. Jawohl. 3 jüngere Damen, nein, eine Dame, 2 Herren. Kann ich noch du sagen? Ja, sicher. Ja. Darf ich bitten, dass ihr euch ganz kurz vorstellt? Ja, ich heiße Kalle und bin 15 Jahre alt, gehe zur Schule. Ja? Ich heiße Orte, bin auch 15. Ja, ich heiße Peter, bin 17 Jahre alt. So, da haben wir also unsere Mitspieler. Wir wollen uns folgende Situation vorstellen. Wir befinden uns im Kaufhaus Berti. Es ist Winterschlussverkauf. Meine Werbung. Es ist Winterschlussverkauf. Frau Kaumeier ist mit drei Kindern da. Mit Heino, mit Hubert und mit Hermine. Frau Kaumeier möchte Pullover kaufen mit ihren Kindern. Herwig, unser Mitarbeiter, wird Heino darstellen, Heino den Ältesten der drei Kaumeier-Kinder. Er wird gleich seiner Mutter eine sehr wichtige Mitteilung machen, eine sehr massive Mitteilung, aber die dürfen zwei von euch beiden nicht hören. Karl und Urte, geht immer bitte raus. So, Peter, du übernimmst jetzt die Rolle von Frau Kaumeier. Ihr steht am Pulloverstand. Stellt euch vor, am Pulloverstand, begutachtet die Muster und die Farben. Und Frau Kaumeier, also du, Peter. Du hast dich schon so ziemlich entschieden. Ja? Heino soll den Pullover mit den roten Streifen haben. Und nun äußert gleich Heino einen ganz massiven Wunsch. Und du sollst spontan auf diesen Wunsch von Heino reagieren. Bitte, Heino. Nein, ich will den Pullover mit den grünen Streifen. Du bekommst aber den Pullover mit den roten Streifen. Dankeschön. Kann mal eine Urte reinholen, bitte. Urte ist die nächste. Urte, kommst du? Ganz kurze Situation. Frau Kaumeier ist mit ihren drei Kindern im Kaufhaus Berti. Sie stehen am Pulloverstand. Heino, das ist Herwig, hat gerade einen Wunsch geäußert und Frau Kaumeier hat spontan auf diesen Wunsch reagiert. Dieser Wunsch, der steht auf diesem Zettel, den Heino geäußert hat. Das ist der Wunsch. Und nun wirst du allerdings nicht hören, wie Heino das gesagt hat, aber du wirst hören, wie Frau Kaumeier darauf reagiert hat. Und du sollst aus der Reaktion von Frau Kaumeier herauskriegen, wie Heino wohl seinen Wunsch geäußert hat. Darf ich dich als Frau Kaumeier nochmal bitten, deine Reaktion zu sagen? Du bekommst den Pullover mit den, was sind das jetzt, mit den roten Streifen. Nein, ich will den Pullover mit den grünen Streifen. Prima. Das war genau der Satz, den unser Heino gesagt hatte. Jetzt kommt Karl rein. Nein, Moment. Urte, du bist jetzt Frau Kaumeier. Heino, dein Sohn, wird dir gleich einen ganz massiven Wunsch sagen. Ihr steht am Pulloverstand. Du hast dich eigentlich schon entschieden, dass Hubert diesen Pullover mit den grünen Streifen haben soll. Und Heino wird dir jetzt einen ganz massiven Wunsch sagen. Und du sollst spontan darauf reagieren. Nein, ich will den Pullover mit den grünen Streifen. Nein, den kriegt Hubert. Gut, so, und jetzt kann Karl reinkommen. So, Karl, du kennst die Situation ein bisschen. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen. Wir befinden uns im Kaufhaus. Frau Kaumeier, das ist in diesem Fall Urte, steht mit ihren drei Söhnen, mit einer Tochter und zwei Söhnen vor dem Pulloverstand. Und Heino, ihr Ältester, hat ihr gerade ganz massiv einen Wunsch geäußert. Den Wunsch kennst du nicht, aber du hast ihn da auf einer Karte stehen. Ja, da steht der Wunsch drauf. Du weißt aber nicht ganz genau, wie Heino den Wunsch geäußert hat. Und nun wirst du die Reaktion von Frau Kaumeier auf diesen Wunsch hören und sollst rauskriegen, wie Heino wohl den Wunsch geäußert hat. Nein, Hubert kriegt den Pullover. Nein, ich will den Pullover mit den grünen Streifen. Na bitte, aber dafür hat er nur wirklich einen kleinen Beifall verdient. Ne? Wow. Ich meine, vorhin war es, hat es ja auch schon geklappt. So, Und jetzt muss der Peter raus. Der letzte Durchgang. Die Situation ist bekannt. Heino äußert einen ganz massiven Wunsch. Du bist Frau Kaumeier und sollst spontan auf diesen Wunsch reagieren. Nein, ich will den Pullover mit den grünen Streifen. Und du kriegst ihn nicht. So, gut. Jetzt kann Peter reinkommen. Er sieht es schon. Durch die Scheibe. So, Peter, die Situation ist bekannt. Ihr braucht euch eigentlich jetzt nicht mehr groß drauf einzustellen. Du hörst also jetzt, was Karl, Frau Kaumeier, geantwortet hat auf diesen Wunsch von Heino. Und du sollst rauskriegen, wie Heino es wohl gesagt hat. Nein, du kriegst ihn nicht. Ich will den Pullover mit den grünen Streifen. Vielleicht stimmt das nicht? Das ist mir auch möglich. Nicht ganz hingehauen. Kannst du mal sagen? Nein, du kriegst den Pullover nicht. Ach, ich will den Pullover mit den grünen Streifen. Das naja, das war dann die Möglichkeit. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Mitspieler. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Das Experiment sollte Folgendes zeigen. Die Änderung eines Merkmals, hier war es nur die Betonung, ändert den gesamten Sinn eines Ausspruchs. Zweitens sollte es zeigen, Aktion und Reaktion sind im Dialog immer ganz eng aufeinander bezogen. Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt's auch wieder raus. Richtig, Grummel. Ganz genau. Oder umgekehrt, aus der Art, wie es herausschallt, kann man heraushören, wie jemand in den Wald hineingerufen hat. Das war das Ergebnis. Ich finde, das ist prima rausgekommen. Und damit wir uns ein bisschen erholen, wollen wir auch gleich noch ein bisschen Musik haben. So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Wir haben also gesehen, man kann mit Akzenten, mit Betonungen kann man auch sagen, Sinn verändern. Das wollen wir nur noch ein bisschen weiter durchspielen. Wir haben dazu drei Mitspieler. Darf ich bitten, dass Sie sich auch ganz kurz mit Namen nochmal vorstellen? Saalmann, bitte. Ja, Frau Saalmann. Frau Saalmann, bitte, ja. Mein Name ist Ingo Kuhn, 45 Jahre alt. Ich heiße Christian Deussing, angehender Abiturient und grüße meine Ex-Frau Bernd. Wir können ja hier nicht mit den Armen winken. Sehr schön. Was Sie gleich zu tun haben, werden Sie hören, wenn wir Ihnen das ganz kurz mal vorspielen. Sie bekommen auf einem Zettel einen Satz. Das ist der Satz. Ich sage Ihnen den Zuhörern sofort. Wir wollen das zunächst mal mit einem anderen Satz ein ganz klein bisschen verdeutlichen. Nehmen wir den Satz, Karin sitzt auf Opas neuem Hut. Also nicht auf dem Stuhl, sondern auf Opas neuem Hut. Der Akzent sitzt also auf Omas Hut. Der Akzent? Ich denke, Karin sitzt auf dem Hut. Ja, natürlich, Karin. Karin sitzt auf Omas neuem Hut. Man könnte auch sagen, Karin sitzt auf Omas neuem Hut. Stehen wäre ja auch auf die Dauer zu unbequem. Ja, Grummel. Man könnte auch sagen, Karin sitzt auf Omas neuem Hut. Weil drunter nicht viel Platz ist. Sie merken, so läuft das. Und Sie können auch, so wie Grummel das eben gemacht hat, Ihren Kommentar dazugeben. Sie sollen also jetzt diesen Satz, den Sie auf dem Zettel vor sich haben, mit Akzenten verändern. Ich sage den Zuhörern allerdings auch, wie der Satz heißt. Der Satz heißt, werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Und jetzt sollen Sie mit Akzenten versuchen, diesen Satz zu verändern. Werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Sondern? Werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Warum eigentlich nicht? Werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Sondern? Ja. Sie können doch gleich darauf antworten. So. Sondern? Die anderen alten Reifen oder Ihre oder... Die des Nachbarn. Jawohl, die des Nachbarn. Ja, mal weiter. Fällt Ihnen noch was auf? Fällt Ihnen noch was ein dazu? Werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Und zweifach. Yes. Werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Sondern? An den Waldrand. Ja, würde ich auch sagen. Sondern an den Waldrand. Haben wir noch eine Veränderung? Oh, vielleicht werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Sondern rollen Sie die. Rollen Sie die, ja. Werfen Sie Ihre alten Reifen nicht in den Wald, sondern die neuen. Ja, eins fehlt im Übrigen noch. Versuchen Sie es nochmal. Werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Das hatten Sie eben oder schon. Werfen Sie Ihre alten Reifen nicht einfach in den Wald. Sondern? Du. Betonen Sie doch mal einfach. Werfen Sie Ihre... Alten Reifen doch nicht. Ach ja, in den Wald. Werfen Sie Ihre alten Reifen doch nicht einfach in den Wald. Ja. Das auch sondern legen Sie hin oder irgendwie oder... Sondern zweifach oder dreifach. Schick doch einen Wandbruch hin, der macht das dann für den Heiermann. So, das war sehr schön. Nehmen wir den zweiten Satz. Für unsere Zuhörer draußen, der Satz heißt... Warum steht er denn gerade vor dem Polizisten? So, jetzt geht's los. Warum steht er denn gerade vor dem Polizisten? Und kommentieren Sie gleich, warum steht er denn gerade vor dem Polizisten? Und warum nicht krumm. Genau, und nicht krumm. Warum steht er denn gerade vor dem Polizisten? Und nicht. Und lässt mich seine Frau stehen. Oder warum steht er denn gerade vor dem Polizisten? Weil der andere weg war. Sehr schön. Allmählich kommen wir in die Spielerei rein. Oder noch weiter? Warum steht er denn gerade vor dem Polizisten? Das möchte ich auch wissen. Er konnte nicht erkennen, dass er eine Polizistin war. Und weiter? Warum steht er denn gerade vor dem Polizisten? Soll er liegen? Und weiter? So, warum steht er denn gerade vor dem Polizisten? Genau. Er könnte auch hinter stehen, ne? Oder da drauf. Und noch was? Statt Prinzess Bulle. Nein, das können wir nicht verändern. Der Satz bleibt so. Ja, ich glaube, mehr Möglichkeiten gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Nein. Schön. Oder hat jemand noch eine Möglichkeit? Nein. Dann machen wir erst wieder ein bisschen Musik. Ich danke Ihnen. So, meine sehr verehrten Mitspieler, das Gleiche, was wir mit Akzenten gemacht haben, können wir auch mit Pausen machen. Klaus? Ja? Kann ich mal sagen? Ja, gerne, Grummel. Was hast du denn? Unrecht gut gedeiht. Nicht, Klaus? Das ist ein schönes Beispiel. Ja, haben wir drei Mitspieler? Darf ich Sie bitten, nach vorne zu kommen und sich kurz vorzustellen? So, ich heiße Manfred Buhren, bin 18 Jahre alt. Ja. Mein Name ist Ines Klavik, ich bin 22 und Jurastudentin. Ich heiße Gisa Wegener, bin 17 Jahre und gehöre zu den Wirtschaftsassistenten. Aha, prima. So, dann können wir anfangen. Wir haben wiederum einen Satz. Für unsere Zuhörer draußen, der Satz heißt: Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Kari? Und aus diesem Satz können Sie andere Bedeutungen herausholen, wenn Sie die Pausen verändern. Damit Sie sich aber ein ganz, ganz klein bisschen in diesen Satz hineindenken, können vielleicht noch ein paar Takte Musik. So, dann fangen wir doch mal an, Herr Buhr. Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Und wo sind jetzt die Pausen? Müssen Sie noch etwas genauer, etwas präziser setzen. Versuchen Sie es nochmal. Warum kochst du immer Spinatauflauf, Karin? Warum kochst du denn immer? Ja. Spinatauflauf, Karin. Was, Sie könnten vielleicht auch gleich sagen, was der Satz dann bedeuten soll. Das heißt, was Sie der Karin damit sagen wollen. Ja, da kann ja auch mal jemand anders kochen und nicht immer Karin. Denken Sie an die Pausen. Wir wollen jetzt Pausen verändern, Pausen setzen, ne? Ja. Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Versuchen Sie doch die Pausen nochmal woanders zu setzen. Ja. Da die Pause ja wieder an der gleichen Stelle. Ja. Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Sie haben wieder mit Betonungen gearbeitet. Ach. Weiß jemand ein Beispiel aus der Zuhörerschaft mit Pausen? Ja. Warum kochst du denn? Nee, damit müssen wir immer noch malen. Ja? Warum kochst du denn? Immer Spinat. Auflauf, Karin. Zum Beispiel. Ja? Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Das ist wieder mit Betonung. Denken Sie nochmal an die Pausen. Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Gut. Richtig. Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Nicht die Pausen müssen gesetzt werden. Machen Sie einfach eine Pause. Versuchen Sie nochmal ein, unsere Mitspieler nochmal. Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Ja? Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Zum Beispiel. Da war noch einer. Nein? Ja? Warum kochst du denn immer Spinatauflauf, Karin? Wieder Betonung. Wir wollen ja nur zunächst mal die Pausen jetzt verändern, nicht? Und einmal war da die Pause verändert. Warum kochst du denn immer Spinat auf, Lauf, Karin? Das war zum Beispiel so ein Beispiel. Ne? Ja, verstehen Sie nicht? Die Pausen sollen verändert werden. Ja? Immer Spinat auf Lauf, Karin. Warum kochst du denn? Jetzt hat er natürlich den Satz umgedreht. Ja. Ne? Ja? Warum kochst du denn im Meer Spinat auf Lauf? Sehr schön. Jawohl. So, Sie kriegen noch einen zweiten Satz von uns. Der Satz heißt für unsere Zuhörer: Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Der Satz heißt also: Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. So, jetzt müsste es gleich losgehen. Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Wunderbar. Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Ja? Herr Nolte kommt in der 9. Klasse. In der 9. Klasse. Aber irgendwo bleibt der Meier? Ach so, ja. Nochmal ein. Herr Noltemeier kommt in der 9. Klasse. Warte, lass erst nochmal die. Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Ja. Noch vielleicht einer aus dem. Hier noch. Aus dem Kreis. Fällt Ihnen noch einer ein? Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Ja. Jetzt haben Sie aber etwas gemacht. Sie haben den Sinn von Klasse verändert. Ja. Nicht? Dessen müssen wir uns nur bewusst sein. Ja. Ich finde es schön. Wunderbar. Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Das ist wieder Betonung. Ein feststehender Begriff, dass Herr Holt die Klasse wechselt. Richtig, aber das ist wieder Betonung. Wollen wir noch mal mit Pausen? Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Wunderbar. Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Ja, zum Beispiel. Noch etwas? Sie können auch vielleicht... Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Jawohl. Sie können auch die Stimme verändern. Sie können jetzt ein weiteres Merkmal einführen. Sie können also Ihre Stimme vielleicht an einer Stelle ein bisschen hochheben, so wie das hier einmal schon gemacht wurde. Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Naja, also Sie können mit der Veränderung der Stimme, indem Sie die Stimme nach oben nehmen, ebenfalls Sinn verändern. Vielleicht können wir das noch 2-3 Mal probieren. An demselben Satz. Herr Noltemeier kommt in die 9. Klasse. Zum Beispiel. Gut, jetzt habe ich noch einen 3. Satz. Und der 3. Satz soll von uns allen zusammengenommen werden. Es ist ein besonders schöner Satz, der heißt nämlich... Komm doch mal ein bisschen dichter hier an die Scheibe. Unsere Studiogäste sehen den Satz hier an der Tafel. Nochmal, der Satz heißt, komm doch mal ein bisschen dichter hier an die Scheibe. Und jetzt wollen wir ganz spontan verändern. Ja? Komm doch mal ein bisschen dichter hier an die Scheibe. Wie meinen Sie den Satz jetzt? Ja, diese betreffende Person jetzt kommen soll und ein bisschen dichter an die Scheibe. Sie malt ohnehin schon und soll jetzt ein bisschen dichter. Es geht mir jetzt um das Malen. Um das Malen. Ja, ja, richtig, genau. Komm noch mal ein bisschen dichter hier an die Scheibe. Richtig, ja. Also komm noch mal ein bisschen herdichter hier an die Scheibe. Er spricht das mal so. Also komm noch mal ein bisschen dichter an die Scheibe. Das kann man irgendwie schlecht machen mit dem Herd. Versucht mal jemand, dass es ein Dichter wird, zu sprechen. Muss man vielleicht reiben. Komm noch mal ein bisschen dichter hier an die Scheibe. Ja, genau. Das ist klasse. Vielleicht noch einen Versuch? Ja. Hier an die Scheibe. Nein, nicht umstellen den Satz. Komm doch mal ein bisschen dichter. Nicht umstellen den Satz. Der Satz muss so bleiben. Hat noch jemand einen? Komm noch mal ein bisschen dichter. Hier an die Scheibe. Genau, das sind es 2 Personen. Komm doch mal ein bisschen dichter. Hier an die Scheibe, ja. Komm doch mal ein bisschen dichter hier ran, die Scheibe. Geht auch. Sehr schön. Wunderbar. Sie sehen, man kann mit diesen Sätzen spielen und vielleicht können Sie solche Spiele auch mal zu Hause treiben. Sie glauben gleich gar nicht, was man mit Sprache so machen kann. So, meine Damen und Herren, das war unser Pausenspiel. Jetzt haben wir erst noch wieder ein bisschen Musik nötig. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserem Hörespiel. Wir haben gehört, man kann mit Hilfe von Akzenten, mit Pausen, mit Stimmführung Sinn verändern. Das wird besonders dann lustig, manchmal sogar empörend lustig, wenn es sich um geflügelte Worte, um Zitate zum Beispiel aus der deutschen Dichtung handelt, also um heiliges Sprach- und Gedankengut. Zum Beispiel Sprichwörter. Der kluge Mann denkt an sich, selbst zuletzt. Oder aus Balladen. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen? In diesen Schlund? Klaus, ja? Kennst du den? Sieh da, Timotheus! Prima. Oder welch Sakrileg. Sie kennen alle Goethe, Faust, Gretchenmonolog. Ich geb was drum, wenn ich nur wüsst, wer heut der Herr gewesen ist. Und nun verändert... Ich geb was drum, wenn ich nur wüsst, wer heut der Herr gewesen ist. Morgen kannst du ja fragen, wie er heißt. So, liebe Mitspieler draußen an den Radioapparaten. Wir denken, dass Sie ähnliche Uminterpretationen kennen oder suchen können. Und Ihre Aufgabe besteht nun darin, verändern Sie Sprichwörter, Passagen aus der Literatur. Schreiben Sie uns eine Postkarte, auf der Sie die Veränderung irgendwie sichtbar vermerken, indem Sie an der Stelle, wo eine Pause gesprochen werden soll, einen Strich machen oder etwas, was betont werden soll, unterstreichen. Schicken Sie uns diese Postkarte zu. Die Adresse ist NDR Hörspielredaktion, Rotenbaumchaussee 2000 Hamburg 13. Letzter Einsendetermin 9. Februar, also heute in einer Woche. Die, die uns am besten gefallen haben, kommen in der nächsten Spiel- und Sprechstunde zur Aufführung. Drei davon durch die Autoren selbst, die wir nämlich hier dann ins Studio einladen. Also NDR Hörspielredaktion Rotenbaumchaussee 2000 Hamburg 13, letzter Einsendetermin 9. Februar, Uminterpretationen mit Hilfe von Pausen, Akzenten und Stimmführung von Sprichwörtern und Passagen aus der Literatur. Und damit wieder ein ganz klein bisschen Musik vor unserem letzten Spiel. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem letzten Spiel, unser Telefonspiel. Wir haben vier Telefonpartner ausgewählt, die wissen, dass sie jetzt angerufen werden gleich, und zwar von hier aus dem Studio, von Ihnen, liebe Mitspieler. Sie wissen aber nicht, was wir Sie fragen werden oder wollen. Die beiden Sätze, die wir fragen wollen, stehen dort an der Tafel. Die beiden Sätze, ich weiß nicht, was das ist. Die beiden Sätze stehen an der Tafel. Wir werden gleich ein bisschen Musik machen, ganz klein bisschen Musik. Denken Sie jetzt schon darüber nach, wie man diese Sätze verändern kann. Vier von Ihnen werden dann mit unseren Gesprächspartnern draußen Verbindung aufnehmen und werden Ihnen diese Sätze sagen und mal gucken, wie die darauf reagieren. Wir werden diese Sätze, wie wir es bisher gemacht haben, zu verändern suchen. Sie können alle Veränderungen annehmen, die diese Sätze hergeben. So, meine Damen und Herren, dann wieder etwas Musik. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu unserem Telefonspiel. Sie bekommen hier jetzt eine Karte und sollen diese Telefonnummer hier, die hier draufsteht, wählen und den Satz sprechen, wie Sie ihn jetzt gewählt haben. Unsere Zuhörer draußen an den Radios kennen den Satz noch nicht sagen. Nicht. Wir werden ihn nachher gleich sagen. So, darf ich Sie bitten, die erste Nummer zu wählen hier? Nein. So, die erste Anruf läuft. Guten Abend, hier ist der NDR. Ja? Wieso hören Sie diese Sendung? Wieso ich die höre? Oder wieso ich die Sendung höre? Nein, wieso hören Sie diese Sendung? Wieso hören Sie? Ja, ich höre gerade nur das Telefon. Ja, was? Ich bedanke mich dafür. Ja, gerne geschehen. Auf Wiederhören. Ich höre Sie. So, und kommen wir zu unserer nächsten. Denselben Satz nochmal, nicht? Gut, das war. Wo haben wir denn? Haben Sie mitgenommen? Oh, hab ich. Alles klar. So, wir wählen das die zweite Nummer. Der war schon. Moment, nicht der. Guten Abend, hier ist der NDR. Ja. Wieso? Hören Sie diese Sendung? Ja, natürlich höre ich die Sendung. In Ordnung? Ja. Ja. Vielen Dank. So, und der nächste Anruf. Ja. Ja, hier ist der NDR. Guten Abend, Herr Harms. Guten Was? Abend. Haben Sie heute Abend gegessen? Ja, ich habe im Bett was gegessen, nicht wahr? Aber ich träume noch eine Uppe, dass mich die Nachbarin noch was bringen hat. Hätten Sie das verstanden? Ja, das haben wir verstanden. Ja, ich habe jetzt noch mal eine Frage, ja? Vielen Dank. Schönen Dank. Ihr müsst Schluss machen. Das tut uns furchtbar leid, Herr Harms, aber wir müssen Schluss machen, wir müssen aus der Sendung raus. Wir haben schon sehr, sehr viel Zeit verloren. Meine Damen und Herren, damit ist unsere kleine Spiel- und Sprechstunde vorbei. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe, Sie werden auch das nächste Mal wieder dabei sein bei unserer kleinen Spiel- und Sprechstunde. Da geht es um etwas mehr. Wenn wir heute nur mit ganz wenig Merkmalen, also mit Pausen, Akzenten und der Stimmführung gearbeitet haben, dann werden wir das nächste Mal arbeiten mit größeren Ausdrucksbereichen. Also, man kann etwas fröhlich sagen oder traurig oder ironisch oder glücklich. Das wird der Teil unserer nächsten, das wird der Inhalt unserer nächsten Sendung sein. Ich verabschiede mich davon, bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf Wiederhören bis in 4 Wochen. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Wie meinst du das? Sie hörten die kleine Spiel- und Sprechstunde von NDR 2. An dieser Live-Sendung der Hörspielredaktion wirkten mit Studiogäste aus Hamburg und Hörer aus dem Sendegebiet. Ferner die Autoren der Sendung Agnes Galuschka, Klaus Pawlowski, Hans Riebensam und Herwig Steinmanns. Tontechnik Anne Dommernicht. Toningenieur Johannes Kutzner. Leitung der Sendung Heinz Hostnich und Matthias Esche. Die zweite Spiel- und Sprechstunde hören Sie am Montag, dem 2. März, zur selben Zeit und auf derselben Welle.